Gut. Seid ihr soweit? Ja. Ja. Trink noch mal einen Schluck. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Ausgabe vom Black Stories Podcast. Folge 16 vom Februar 2009. Der Black Stories Podcast wird euch präsentiert von blog.juba.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Black Stories Podcast bei blog.juba.de. Mein Name ist Stefan und mit dabei ist heute wieder der René. Hallöchen, hallo. René. Und wir sind nicht alleine. Ganz wichtig, hier sitzt noch jemand. Hallo Julia. Hallo. Hallo. Wunderschönen guten Tag. Ja. Guten Abend. Oder wir sind, das ist zeitlos. Ach, zeitlos. Ja, das ein wunderschön. Leute, das kurz vor der Arbeit hören. Ja. Deswegen sage ich ja, guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, gute Fahrt. Gute Fahrt. Aber Zeit dazwischen. Ja, gute Fahrt übrigens. Gute Fahrt, genau. Kommt gut an euer Ziel. Ja, eine neue Ausgabe vom Black Stories Podcast. Und ich habe gerade gedacht, dass einer vielleicht auf Klo sitzt und eine längere Sitzung hat. Und ja. Dann einen guten Rutsch. Egal. Machen wir weiter mit der Bevor ihr das Niveau ins Bodenlose sinkt. Genau. Ja, wir haben heute wieder eine Black Story von einem Hörer. Und wir haben ja nämlich zahlreiche Zusendungen von euch bekommen. Macht weiter so übrigens. Ja, auf jeden Fall. Und die spielen wir jetzt, die Story. Und bevor es losgeht, müssen wir natürlich wie immer die Regeln erklären. Und Julia ist ja so eine Black... Nee, die schüttelt den Kopf. Sie will die Regeln nicht erklären. Dann musst du das machen. Das macht René so toll. Ja, also pass auf. Ja. Ganz einfach. Wer bin ich? Stefan ist der Gebieter. Der Gebieter, das hört sich... Das hast du dir doch selber ausgedacht. Das steht wirklich so drin. Da hatte schon in einem Podcast die Pizzi mal... Ja, das hast du doch... Da hast du doch beim Moses Verlag angerufen und hast gesagt, die sollen deine Anleitung ändern. Du möchtest so der Gebieter. Genau so war. Also Stefan ist jetzt mal für 10 Minuten der Gebieter. Ja. Und eine kurze Story. Ja. Wir werden das mal 5 Minuten verkürzen. Ja. Also Stefan ist jetzt der Gebieter und wird uns den Titel einer Black Story sowie eine Situation aus dieser Geschichte darbieten. Manchmal ist es schon die Endsituation, wie man quasi den Tatort vorfindet. Und unsere Aufgabe ist es, herauszufinden, was am Ort des Geschehens passiert ist. Genau. Das werden wir versuchen herauszufinden, indem wir Mutmaßungen stellen und Stefan wird dann eben positiv oder negativ darauf reagieren. Ja, nein, 0 und 1. Genau, wir können es mal ganz digital machen, du sagst nur 0 oder 1. Genau. Nee, also Stefan wird mit Ja oder Nein antworten, wird uns, falls wir uns irgendwo festfahren, in die richtige Richtung führen. Und die große Frage während der ganzen Black Story ist eigentlich, warum? Warum ist das Ganze passiert? Das auch natürlich. Wie führt er zum Warum? Ja. Wir werden es im Laufe der Black Story merken, dass warum das richtige Wort ist. Aber genau. Stefan. Auf jeden Fall kann jetzt ein Hörer sich freuen, und zwar der Jan Dilger. Jan kann sich freuen, denn seine Story ist in diesem Podcast. Ich weiß nicht, ob wir den Nachnamen nennen sollen. Den haben wir schon öfter genannt, das ist ja kein Problem. Okay. Den kann es ja auch mehrfach geben. Ja, und der Titel, den würde ich euch gerne nennen, aber den hat er leider vergessen. Ach so. Aber ich habe mir einen ausgedacht. Aber jetzt, wo die Leute den Namen wissen, werden sie bei ihm anrufen und werden ihn selber fragen. Das ist es. Und sie können am Telefon mit ihm dann das Black Story-Spiel spielen, denn er hat ein Kartenspiel gewonnen. Genau, auf jeden Fall gewinnt er ein Kartenspiel der Black Stories. Ist und, mit der Post dann so gut wie unterwegs? Auf jeden Fall. Vielleicht sogar schon das. Das leiten wir ja in die Wege. Genau, auf jeden Fall habe ich dann selber versucht, mal einen Titel rauszufinden. Und der Titel der heutigen Story heißt Schmerzhafte Hilfe. Oh ja, und das kenne ich. Der Was? Sachverhalt, nicht von dir. Der dahinter steckt, lautet: Ein Mann kommt in später Nacht aus der Hafenkneipe einer Stadt. Plötzlich hört er viele Hilferufe, weiß jedoch nicht, woher diese kommen, und irrt mit dem Willen zu helfen umher. Auf einmal schreit er selber vor Schmerz auf und weiß, wer ihm diesen zugefügt hat. Und die Frage ist, warum? Nein, jetzt die Lösung dazu finden. Was ist passiert? Ja, warum? Was, warum? Warum? Warum, ist die Banane warum schreit der Mann? Er hat Schmerzen. Hat das mit den Schreien von den anderen zu tun? Ist ja auch Opfer geworden derselben Sache quasi. Ja. Also ihm ist dasselbe widerfahren wie den Leuten, die er geschrien hat. Das solltest du im Hinterkopf behalten. Ja, okay. Das heißt, jetzt würde man ja vermuten, ein Serienmörder. Nein. Ist er denn gestorben? Oder hat er einfach nur Schmerzen? Er hat Schmerzen. Ihm ist dann was passiert. Also er stirbt, aber er ist am Ende der Geschichte nicht tot. Nein, aber... Sind die anderen tot? Da muss ich gleich mal sagen, es geht nicht um mehrere Leute. Der andere? Er hört viele Hilferufe. Okay. Er hört viele Hilferufe, was vermuten lässt, dass es mehrere... Nein, von einer Person. Von einer Person, okay. Nicht, dass du da gleich auf die falsche... Ach so, okay. Nein, da ist keiner tot. Okay, also das heißt, sie haben alle nur Schmerzen. Und... Und er ist aber an dem Ort denn, wo die Hilferufe herkamen auch. Richtig. Okay. Das heißt, er sieht die Person aber auch. Aber es gibt sozusagen ein Ereignis, was halt davor sich abgespielt hat. Und das ist aber ein Unfall gewesen, was sich davor abgespielt hat? Oder das ist irgendeine Tat... Also ist es ein Unfall gewesen? Definitiv nein. Okay. Gewollt von jemandem. Ja. Das heißt, es gibt Opfer. Ja. Das sind die Hilferufenden, also der eine Hilferufende und nachher auch der Helfende selber. Und ein Täter. Und es gibt einen Täter. Oder mehrere. Oder ist der Täter gar keine Person, sondern ein Umstand? Das ist die Frage. Das ist fahrrichtig. Ist das eine Person? Kann ja nicht sagen, wir haben vorhin gesagt, der Gebieter, der du jetzt bist, sagt ja oder nein. Hey, du hast mir aber eine Oder-Frage gestellt. Ja. Ja, dann ist meine erste Frage, die ich dir stelle, womit sich die zweite dann gleich klärt. Okay. Ist der Täter eine Person? Ja. Okay, ist der Täter somit keine Nicht-Person? Ja. Mach's nicht komplizierter als es ist. Also der Täter ist eine Person. Und der Täter hatte sicherlich irgendwas vor. Ja, also jetzt nicht, dass du auf die falsche Fährte kommst. Von wie vielen Personen redest du denn? Vom Täter, von einem. Sind es mehrere Täter? Nein, du hast ja Täter und Opfer, hast du ja gesagt. Genau. Also. Es gibt einen Täter. Ja. Der Täter. Ja, und ein Opfer. Der Typ, der um Hilfe geschrien hat. Genau. Und der zweite Typ, der helfen wollte, ist auch Opfer. Der ist dann Opfer gewesen. Das war eine Falle. Schon mal sehr gut. Das heißt, der erste Hilferufende war gar kein Opfer? Oder vielleicht gibt es den gar nicht? Den gibt's schon. Aber das ist der Täter. Überleg mal, was ich dir damit sagen wollte, könnte. Der Täter hat um Hilfe gerufen vielleicht? Wie viele Personen gibt es denn bei der ganzen Geschichte? Drei? Das war halt die Frage. Gibt es drei Personen bei der Geschichte? Nein. Es gibt nur zwei. Ja. Das heißt, da hat einer um Hilfe gerufen? Der gar nicht Hilfe brauchte. So ist es. Das heißt, okay, und... Er wollte denjenigen zu sich locken? Ja. Diese eine bestimmte Person? Mit Absicht? Ja. Sozusagen. Um sie dann auszurauben? Nein. Hätte es auch jede andere Person sein oder war es genau diese bestimmte Person? Es war genau darauf gezielt. Auf den? Ist ja schon mal wichtig. Ja. Aber ich hatte ja vorhin noch gesagt, überlegt mal, da gab es halt noch ein Ereignis vorher. Was, wenn ihr jetzt schon diesen Hintergrund habt, okay, dass ihr das absichtlich gemacht habt, was vorher, wäre denn... Die beiden kannten sich vorher schon. Ja, also das gab es schon mal. Er hat wirklich beim Hilferufen ganz gezielt auf diesen einen, ne? Er wollte keinen anderen herbeilangen, sondern ganz gezielt. Und die hatten vorher irgendein Problem miteinander. Ja, aber was für eins? Die sind Geschwister und haben sich bei Britt wieder kennengelernt. Nein. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil, obwohl, wenn ich sage, da gab es ja in dem Sachverhalt gab's ja das Stichwort Hafenkneipe. Was könnten die dann vorher gemacht? Die haben einen zusammen getrunken. Der eine stand jenseits des Tresens. Das heißt, also aus dem Wort Hafen könntet ihr vielleicht darauf kommen, wo die sich zum ersten Mal begegnen müssen. Im Hafen? Nein, nicht. Auf dem Schiff. Richtig. Kreuzfahrt? Du stehst hier auf jeden Fall eine Schiffsreise. Okay, ist ja was anderes als Handelsschiff. Okay, das heißt, es war ein Schiff. Also und jetzt müsste halt die Rolle des... Der eine ist des Kapitän. Hilfe, des jetzt Hilferufenden und desjenigen, der aus der Hafenkneipe kommt. Mark, ja. Waren das dann beides Reisende gewesen oder gehörte der eine zur Schiffskrew? Es waren beides Reisende. Okay. Das heißt, zwei Reisende fahren mit Boot miteinander und irgendwas klappt nicht. Sind es zwei Männer? Ja. Okay, also kann es keine Liebesbeziehung gewesen sein. Es könnte auch eine Liebesbeziehung sein, aber ich glaube, das ist ja heute kein Problem. Ja, ist ja heute alles unproblematisch. Genau. Nee. Und die hatten Streit auf dem Boot miteinander? Eigentlich nicht. Aber die haben auf dem Boot sich schon mal bewusst wahrgenommen. Es ist was passiert. Auf dem Boot. Mit, genau. Nur zwischen den beiden oder... Nur zwischen den beiden. Ihr habt ja gesagt, der eine wollte sich quasi jetzt rächen an dem anderen. Das heißt... Die hatten Stress. Hatten die Stress miteinander vorher oder haben die irgendwie sich gestritten? Ich würde es nicht als oder? Stress bezeichnen. Hat der vielleicht der eine dem anderen, wenn du sagst rächen, das heißt, der andere, die Situation war vielleicht vorher umgekehrt und da hat ihm nicht geholfen? Ja, könnte man so war sagen. War das jetzige aber Opfer natürlich... schon mal in der Täterrolle? Wollte das jetzige Opfer, was ja das Opfer ist ja das, was helfen wollte jetzt, ja. Um es mal zu definieren, war das vorher vielleicht Täter gewesen oder hat richtig bewusst Täter? Das heißt, es hat richtig dem anderen was antun. Der andere ist das bei, auf der Kreuzfahrt über Bord gefallen und der andere hat ihm nicht geholfen und jetzt hat er sich gerecht. Hätte und ich hat auch das vermutet. Also mit über Bord ist schon sehr gut. Aber hat sich aber warum, ist der über Bord? Weil der andere den raus so rüber geschubst hat. Welcher andere? Na, der jetzt Hilfe. Richtig, Hilfe. Richtig. Und warum? Was war mit dem? Warum hat er den rüber geschubst? Weil er nichts gesehen hat. Er stand ihm im Weg. Oder so. Das war keine Absicht. Nein. Oder? Hat er schon bewusst das gesagt, hat Stefan gesagt. Das war schon volle Absicht. Absicht. Ja, also in dem Sinne... Ja, jetzt die hatten Streit. Beim Aussteigen. Die hatten Streit. Nee, die hatten eigentlich keinen Streit. Hat der, einen Streit. Also die konnten sich nicht leiden. Der eine war in dem Zustand, wo man jetzt vielleicht nicht sagen... Genau. Ja. Und das andere war der Barkeeper. Nee, nein, das steht ja nicht. Nee, waren ja beide Reisende. Ja, also, fass nochmal kurz zusammen. Was also, war auf dem Schiff? Der eine war besoffen und hat den anderen vom Schiff geschubst. So ist es. Gibt es da auch einen Grund für? Ja, weil er halt besoffen war. Weil er besoffen war. Ja, da war Sturm. Und jetzt also ist der besoffen war, ist jetzt derjenige, der um Hilfe ruft. Ja, was ist mit dem passiert dann? Ja, der ist zum Ufer, nee, der ist zum Ufer geschwommen. Ja, und was ist auf dem Weg zum Ufer passiert? Hat ihn der Hai gebissen. So ist es. Und was ist dann dadurch passiert mit ihm? Der hat das Bein verloren. Nein, nicht ganz. So schlimm war es Gott sei Dank nicht. Im Kopf. Nein. Bein war schon richtig, aber... Er hat den in die Wade gebissen. Fuß. Den Fuß, genau. Er hat den Fuß verbissen. Einen Fuß hat er abgebissen. Und dann wollte er dem anderen jetzt auch den Fuß abbeißen als Rache. Und also Absolut. Hier steht jetzt noch, er benötigte natürlich dann einen künstlichen Fuß. Ja. So. Den hat er aber nicht auf dem Weg vom Boot zum Ufer, hat er den künstlichen Fuß nicht bekommen. Aber es ist einfach mal dahingestellt. Okay, jetzt hat er sich gedacht, das kriegt er wieder. Hat sich also um die Ecke irgendwo versteckt. Ja. Und hat um Hilfe gerufen. Hat der gerufen, Hilfe, Fred. Genau. Komm mal, helf mir mal. Er lauerte ihm quasi auf, ne? Ja. Und dann hat er einen Packen gekriegt und dann hat er ihm ebenfalls den Fuß abgetrennt. Ja, aber da gibt es jetzt hier noch einen Fakt, der vielleicht gar nicht uninteressant ist, weil wir hatten ja gesagt, dass der eine sturzbetrunken war. Der andere war jetzt aber nicht betrunken. Genau, aber das macht ja für ihn schon die Sache einfacher. Ne? Also ich glaube, da würdet ihr nicht so leicht drauf kommen. Also hier steht dann letztendlich, dass der sozusagen ahnte, dass der sich wahrscheinlich öfter besaufen wird. Ja. Und deshalb hat er ihn in der Hafenkneipe. Ach so, aufgelauert quasi, genau. Okay. Ja, aber jetzt seid ihr wieder dran. Der hat also quasi gesagt, der Typ hat, als er mich von Bord geworfen hat, nach Hafenkneipe gestunken. Genau. Jetzt weiß ich, wo ich ihn finde. So könnte man es sagen, ja. Okay, und jetzt der stechende Schmerz war natürlich die Rache. Dass er ihm den Fuß abgesägt hat. Gebissen. Würde er ja nicht haben. Er hatte wie immer sein Schweizer Taschenmesser dabei. Wo hat er sich versteckt? Das steht ja auch. Unter der Brücke. Nein. Also ich hätte mich unter der Brücke versteckt. Na, hinter der nächsten Ecke. Naja. Neben der Kneipe. Also hier steht... In der Mülltonne. Hinten links. Hinten links. Na, was gibt's auf der Straße? Wo fährt René immer mit dem Auto rüber? Über den Bordstein? Nein. Als ich auf dem Bordstein hinter der Bordsteinkante. Genau. Wo soll man immer vorbeifahren? Am Stoppschild. Nein. Was ist auf der Straße? Auf der Straße Asphalt. Wo fließt das Wasser ab? Am Gulli. Richtig, im Gulli. Er hat sich im Gulli versteckt? Ja. Und da hat er quasi was vorgetäuscht. Ein? Orgasmus. Ich habe genau gewusst, dass du das hast. Nee. Ist es schmerzhaft? Was hat er denn? Er hat einen Unfall. Er hat einen Unfall vorgetäuscht. Er hat vorgetäuscht, dass er da reingefallen ist. Er sei ins Gulli gefallen. So ist es. Genau. So. Und dann ist der andere hingekommen und wollte runtersteigen zu ihm. Ja, wollte ihn wahrscheinlich hat die Hand rein, oder hat die Hand hereingehalten und der hat ihn dann... Die Frage ist, wo hat er ihm denn wehgetan? Hat er ihn denn wirklich den Fuß absägen wollen als Rache oder hat er irgendeinen... Ja, er wollte, dass ihm dasselbe passiert. Also auch den Fuß. Ja, was hat er dabei gehabt? Ein Taschenkrebs. Nein, eine Säge. Nee. Nein, ein Beil. Also ihm wurde ja von einem Hai der Fuß abgebissen. Also hat dann Hai bestimmt schon mit gehabt. Na, Hai taucht schon da drin vor. Was hat er denn? Heiraten. Nein. Ein Hai. Kommt Hai vorne was vor? Was ist spitz? Was? Ja, er hat Hackebeil. Nein. Mit Hai. Er hat es. Ein Hai? Der hat doch kein Hai mitgehabt. Also, nein. Ein Gebiss vom Hai. Hier in der Story. Haizähne. Ist schon Haizähne. Ein Haizahn, genau. Ja, geht doch. So. Hat er sich aber Mühe gemacht. Er hat Kette um. Genau. So, und was hat er mit dem Haizahn gemacht? Da hat ihm den Fuß abgeschnitten oder versucht es zumindest. Ja, zumindest ihn zu piekieren. Eigentlich pieksen klingt so. Pieksen, der hat ihn gepiekst. Ja. Also man kann auch sagen, er hat den Haizahn in den Fuß gestoßen. In den Fuß. Ja. Dass ihm sozusagen dasselbe widerfährt. Und er sich gerecht hat. Ja. Prima. Okay. Das war die Story. Sehr schön. Ja, super. Ihr habt es rausgekriegt mit meiner Hilfe? Ja. Ja, das war ja nicht ganz so einfach. Ja, aber also auch fand ich jetzt Geschichte. Auch nicht schlecht. Ja, Jan, toll gemacht. Genau. Schick uns mal noch eine. Ja, also auf jeden Fall werde ich jetzt nochmal die Story vorlesen, den gesamten Text, oder? Für alle, die es jetzt nochmal in geordneten Verhältnissen haben. Die Zusammenfassung, genau. Der Mann hatte vor kurzem eine Schiffsreise mitgemacht, auf der er sturzbetrunken einen anderen Mann von Bord stieß, dem dann von einem Hai ein Fuß abgebissen worden war. Dieser wiederum ahnte, dass ein solches Besäufnis keine einmalige Angelegenheit für den Mann sei und lauerte ihm auf. An dem Tag wiederholt sich schließlich eine solche Handlung. Und der Mann mit der Beinprothese versteckt sich in einem Gulli, täuscht einen Weg lang vor und stößt schließlich mit einem Haizahn in den Fuß des besoffenen Mannes, um sich zu rächen. Ja. Vielleicht können wir da auch gleich nochmal den moralischen Zeigefinger heben. Rache, das macht man nicht. Ja, Rache ist kein gutes Mittel. Nein. Sehr gut. Aber das andere auch nicht. Also Leute vom Bordschub, das ist auch nicht gut. Nein, und vor allen Dingen sich betrinken und dann betrinken nicht wissen, ganz, was man macht. Ja, betrinken ist ganz schlimm. Ja. Definitiv, ne? Ja. Eine schöne Geschichte. Von Jan. Genau. Der damit, wie wir schon gesagt haben, ein Black Stories Kartenspiel gewonnen hat, was ihm auf dem postalischen Weg zukommt. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, ihr wollt es auch haben, wenn ihr jetzt richtig neidisch seid, dann tut es dem Jan gleich. Genau, und schreibt uns eine E-Mail an blog@juba.de oder nutzt das Kontaktformular oder die Kommentarfunktion im Blog. Ansonsten würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns auf die Mailbox sprecht und eure Story sozusagen selber vorlesen wollt. Unter Berlin 030 202 36803. Wir freuen uns auf jede Zuschrift sozusagen. Genau, also liefert uns ein bisschen Stoff. Ja, damit es noch viele Black Stories Folgen geben kann. Und damit sind wir eigentlich schon am Ende. Julia, herzlichen Dank für dein Erscheinen. Wie immer, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Du hast einen großen Anteil an der Lösung gehabt, glaube ich. Stefan, du warst ein sehr schöner, ein sehr guter Gebieter. Gebieter, genau. Jetzt machst du kein Gebieter mehr. Ja. Aber die 5 Minuten sind jetzt um. Auch du wirst mir mal dienen. Ja. Und danke René. Komm gut nach Hause. Auf jeden Fall. Und bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Monat. Macht's gut. Tschüss. Der Black Stories Podcast bei blog.juba.de, jeden Monat neu. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verdacht.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf blog.juba.de.